Es ist auf den Tag genau 5 Jahre her, dass Burak Bektaş erschossen wurde. Aus dem Nichts. Er war 22 Jahre alt. Passiert, es ist in Berlin-Neukölln. Dieser Mord ist bis heute nicht aufgeklärt und es gibt viele Fragen. Und es gibt den Vorwurf, die Staatsanwaltschaft habe zu wenig auch in Richtung eines rassistischen Tatmotivs ermittelt. Bewiesen ist aber bis heute nichts. Der Autor Philipp Meinhold hat ein Jahr lang den Fall Burak recherchiert. Er hat mit Angehörigen, mit Ermittlern, mit Freunden gesprochen und daraus für Radio 1 und für Kulturradio vom RBB den neunteiligen Podcast Wer hat Burak erschossen produziert. Jetzt ist er bei mir im Studio. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Meinhold, 5 Jahre ist das jetzt her. Was macht diesen Fall so besonders? Na, das Besondere ist tatsächlich das Erschreckende dieser Tat, ne? Also Burak war an dem Abend mit 4 Freunden in Berlin-Britz unterwegs. Die hatten nichts Bestimmtes geplant, wollten einfach ein bisschen was trinken, sich unterhalten, waren erst in einem kleinen Park, sind dann an der Rudower Straße 51 vor einem ganz normalen Mietshaus stehen geblieben, haben geraucht, sich unterhalten und dann tauchte gegen 1.15 Uhr plötzlich ein Unbekannter auf, zog eine Waffe und schoss ohne Vorwarnung auf sie. Und 2 von Buraks Freunden wurden lebensgefährlich verletzt. Burak selbst ist gestorben und der Täter ist unerkannt entkommen. Und das ist natürlich etwas, was total erschreckend ist, aus dem Nichts heraus so ein Mord. Täter unerkannt, warum hat man diesen Fall nicht aufklären können? Ja, das liegt vor allem daran, dass man so wenig über den Täter weiß, ne? Also es war dunkel, die Tat passierte überraschend, das heißt, die jungen Männer konnten hinterher auch nicht viel Angaben zu dem Täter machen, kein Phantombild, es gibt auch sonst sehr wenige Spuren, das heißt, es gibt wenig Ansatzpunkte für die Ermittlungsbehörden und ein Motiv im persönlichen Bereich, was man ja am häufigsten hat bei Mord, das hat die Polizei ausgeschlossen, allein aufgrund der Zufälligkeit dieses Abends. Ja, niemand konnte ahnen, dass die jungen Männer da stehen um diese Zeit. Jetzt gibt es ja die Vermutung oder eine Vermutung geht von einem rassistischen Motiv aus. Was haben da Ihre Recherchen ergeben? Naja, was erstmal auffällig ist, dass alle 5 jungen Männer, die da standen, einen Migrationshintergrund haben und dass kein anderes Motiv erkennbar ist. Und da müssen natürlich spätestens seit Bekanntwerden des NSU muss man da aufmerksam werden. Und was ebenfalls an den NSU erinnert, ist der Ablauf der Tat, den Zeugen als eine Art Hinrichtung beschrieben haben. Was anders ist als beim NSU, ist wie gesagt das Ungeplante der Tat. Ja, die Tat muss spontan erfolgt sein, was aber nicht ausschließt, dass die Opfer aus rassistischen Motiven gewählt wurden. Gibt es vielleicht andere Verbindungen, ähnliche Taten? Gibt es weitere Puzzlestücke, die eine Rolle spielen könnten? Naja, was wir vor 1,5 Jahren etwa hatten, ist ein 2. Mord ebenfalls in Neukölln an dem Briten Luke Holland, der einige Parallelen aufweist. Also wieder ein Opfer, was als fremd wahrgenommen werden kann. Wieder ein junger Mann, der aus heiterem Himmel in Neukölln auf offener Straße erschossen wird. Und was irritierend ist, dass der Täter in diesem 2. Fall, den man ja festgenommen hat, bereits Erwähnung in Buraks Akte findet, weil es einen Hinweis auf ihn gegeben hat. Für den Mord an Luke Holland ist er im vergangenen Jahr verurteilt worden zu 11 Jahren und 7 Monaten. Die Polizei hat sich nochmal eine mögliche Verbindung auch zum Mord an Burak angeschaut, aber da nichts Belastbares gefunden, was, wie gesagt, nicht heißt, dass er es nicht auch gewesen ist, weil es gibt einfach wenig Spuren. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass der Mord an Burak ja irgendwann dann doch aufgeklärt wird? Also da ist natürlich die Frage, wo sollen jetzt nach 5 Jahren noch neue Hinweise oder Spuren herkommen? Das ist schwierig. Auf der anderen Seite gibt es auch manchmal Fälle, die nach 20, 25 Jahren noch aufgeklärt werden. Und der Familie kann man es nur wünschen von Burak, weil die leiden wirklich seit 5 Jahren und wollen wissen, wer hat ihren Sohn, wer hat ihren Bruder erschossen. Das sagt der Autor Philipp Meinhold. Herr Meinhold, danke, dass Sie bei uns im Studio waren. Dankeschön. Sehr gerne. Heute Abend wird übrigens in der Nähe des Tatorts in der Rudower Straße in Berlin-Neukölln der Grundstein für einen Gedenkort gelegt. Und wenn Sie sich den Podcast von Philipp Meinhold nochmal anhören wollen, wer hat Burak erschossen, dann finden Sie den Link bei uns auf der Internetseite unter inforadio.de.